Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Das letzte Mal haben wir gelernt, auf Chinesisch Stimmungen auszudrücken. Wiederholen wir doch noch einmal kurz das Wichtigste der vorangegangenen Lektion. Was ist los, heißt 怎么了? Ich habe Bauchschmerzen. 我肚子疼. Hör bitte auf zu rauchen, heißt 你别再吸烟了. Und ich vermisse meine Familie sehr, heißt 我很想家. Hören wir uns nun noch einmal die gesamte Unterhaltung der letzten Lektion an. 怎么了？我肚子疼。你别再吸烟了。我知道有害健康。你在学校还好吗？我很想家。Gut, soviel zu unserem Rückblick. Nun geht es mit der heutigen Lektion weiter. 你每天几点上班？ 你每天几点下班? 你以前做过什么工作? 你在这里工作多长时间了? 你每天几点上班? 你每天几点下班? 你以前做过什么工作? 你在这里工作多长时间了? Viele Freunde fragen mich, wann ich täglich zur Arbeit gehe. Nun, so wie viele habe ich feste Arbeitszeiten? Nämlich von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags. Wie heißt diese Frage eigentlich auf Chinesisch? Ich meine, wann beginnt deine Arbeit? Man kann zum Beispiel sagen, 你每天几点上班? 你每天几点上班? 你 heißt du, dich und dir. 你 每天 heißt jeden Tag. 每天. 几点 heißt wörtlich welcher Punkt. Hier ist damit der Zeitpunkt gemeint. 几点 heißt also wann. 几点. 上班 zur Arbeit gehen. 上班. Wann beginnt deine Arbeit? 你每天几点上班? 你每天几点上班? Und wie heißt dann, wann hast du Feierabend auf Chinesisch? Eine gute Frage. Man sagt, 你每天几点下班? 你每天几点下班? Genau. 下班 heißt Feierabend machen. 下班. Hören wir uns nun den ersten Dialog an. 你每天几点上班? 早上9点. 那你每天几点下班呢? 晚上5点. Okay, das war also die erste Unterhaltung. Gut, wenn man sich mit Bekannten unterhält, fragt man öfter auch nach dem Beruf. Wie heißt zum Beispiel, welchen Beruf hast du vorher ausgeübt auf Chinesisch? Man kann fragen, 你以前做过什么工作? 你以前做过什么工作? 你, du, dich oder dir. 你, 以前, früher, vorher. 以前, 做 heißt machen. 做, 过 heißt normalerweise gehen, überqueren. Hier jedoch deutet es auf die Abgeschlossenheit einer Handlung hin. Guo. Dann heißt also zuo guo, gemacht haben, richtig? Richtig. Zuo guo, gemacht haben. Zuo guo. Shenmo, was? Shenmo. Gongzuo heißt Arbeit oder Beruf. Gongzuo. Welchen Beruf hast du vorher ausgeübt? 你以前做过什么工作? 你以前做过什么工作? Hören wir uns doch gleich auch den zweiten Dialog an. 你以前做过什么工作? 我以前是记者，你呢？ 我以前是医生。 我以前是记者。 Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, ich war früher Reporter. Vielleicht interessiert man sich ja auch noch dafür, wie lange jemand schon in einer Firma arbeitet. Wie heißt denn das dann auf Chinesisch? Um dies zu beantworten, hören wir doch einfach gleich in den dritten Dialog hinein. Vielleicht erkennst du ja schon die Frage. 你在这里工作多长时间了？两年了。 Wie lange arbeitest du schon hier? Heißt also auf Chinesisch, 你在这里工作多长时间了? 你 heißt du, dich oder dir. 你 在 heißt by, in. 在 这里 here. 这里 工作 Arbeit. 工作. Du heißt normalerweise viel. Hier jedoch zeigt es den Ausmaß an. Du. Chang heißt lang. Chang. Zusammengesetzt heißt du chang, dann wie lange. Du chang. Shijian, Zeit. Shijian. Le ist hier wieder ein Partikel ohne besondere Bedeutung. Le. Wie lange arbeitest du schon hier? 你在这里工作多长时间了? 你在这里工作多长时间了? Sehr gut. Bevor wir zu den Hinweisen zur chinesischen Kultur kommen, hören wir uns doch noch einmal die gesamte Unterhaltung an. 你每天几点上班? 早上9点。 那你每天几点下班呢? 晚上5点。你以前做过什么工作? 我以前是记者。你呢? 我以前是医生。你在这里工作多长时间了? 两年了。 Ich liebe diese Dialoge. Jetzt aber die Hinweise zur chinesischen Kultur. Während im Westen die Höhe des Einkommens eher Privatsache ist, interessiert sich man in China manchmal auch für den Verdienst anderer. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass in der Vergangenheit der Unterschied zwischen dem jeweiligen Einkommen nicht so groß war. So wird die Frage des Gehalts in China beispielsweise unter Kollegen ausgiebig diskutiert. Und auch im Freundekreis wird über eine mögliche Gehaltserhöhung sehr offen gesprochen. Seit kurzem ist es sogar üblich, dass junge Angestellte die Höhe ihres Gehalts im Internet veröffentlichen. Das geht sogar so weit, dass neulich neben dem Grundgehalt auch Aufwandsentschädigungen oder Bonuszahlungen im Internet preisgegeben werden. Dadurch werden die unterschiedlichen Gehaltsstufen der jeweiligen Berufsgruppen für jedermann einsehbar. Durchaus auch ein Vorteil. So viel für unsere heutige Lektion. Wie immer am Schluss noch unsere Quizfrage. Wie sagt man, wann beginnt deine Arbeit auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse lautet gr@cri.com.cn. Und natürlich finden Sie auch noch mehr Informationen unter german.cri.cn. Bis zum nächsten Mal. 再见. 再见. 再见.